Hautoku Diplom Podcast Nummer 6 vom 20. September 2005. Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, ob ihr direkt in iTunes oder in eurem MP3-Player, in eurem iPod oder wo auch immer. Super cool, dass ihr zuhört. Ich möchte euch heute ein bisschen was über meine Planung in der Diplomarbeit erzählen. Beim Mediasystemdesign gehört es ganz wichtig zum Studium dazu, Projektmanagement zu machen. Das heißt, Projekte zu planen. Nicht einfach nur wild drauf los zu designen, wie einem die Ideen durch den Kopf schießen, sondern zu planen, wann man was macht, dem Ganzen Struktur zu geben. Deswegen habe ich das ganz gut drin und mache das natürlich auch für mein Diplom. Und das wichtigste Planungsinstrument für meine Diplomarbeit ist mein Wochenplan. Den hat mir mein Coach als Aufgabe direkt zu Anfang gegeben, dass ich so einen Wochenplan erstelle, was mir jetzt nicht so schwer fiel. Aber also ich habe einen Wochenplan erstellt, in dem ich Ziele für jede Woche eingetragen habe, die ich in dieser Woche erreichen möchte oder abschließen möchte. Und ein wichtiger Punkt für diesen Wochenplan ist, dass man nicht von Anfang anfängt und sagt, in der ersten Woche möchte ich das machen, in der zweiten Woche möchte ich das machen, sondern dass man von hinten anfängt. Das heißt, ich habe geguckt, okay, wie viele Wochen habe ich eigentlich, habe die aufgeschrieben in ein Gliederungstool hier eingetragen und habe dann von hinten angefangen, habe gesagt, okay, die letzte Woche möchte ich als Pufferzeit haben, dann möchte ich in der Woche abgeben, das bedeutet, am Anfang dieser Woche mache ich Druck und binde ich meine Diplomarbeit, das bedeutet, in der Woche davor muss der Abschluss und das Lektorat und sowas fertig sein und so habe ich den ganzen Wochenplan von hinten aufgerollt, so damit ich nicht irgendwie, das Problem ist, wenn man von vorne anfängt, dann reicht einem meistens nach hinten die Zeit nicht. Und so habe ich das so rum aufgerollt und weiß dann jetzt genau für jede Woche, was ich erreichen sollte, möglichst. Oder zumindest kann ich gut ablesen, wo ich gerade hinten dran liege, damit ich im Zeitplan bleibe und damit ich meine Diplomarbeit stressfrei schaffe. Ich mache mir da nicht wirklich Hoffnung, dass das komplett funktionieren wird. Es gehört einfach dazu, ein bisschen Stress zu haben und am Ende ein bisschen unter Druck zu kommen. Das fördert auch die Kreativität, zumindest bei mir. Aber man muss es ja nicht so machen, dass es am Ende grauenvoll wird. Genau, diesen Wochenplan nehme ich mir am Anfang von jeder Woche zur Hand und schaue, was ich in der letzten Woche erledigt habe, was ich noch nicht erledigt habe, frage mich noch, woran das liegt, ob ich irgendwie was ändern muss in meiner Strategie oder in meiner Arbeitsweise. Zum Beispiel habe ich nach zwei Wochen gemerkt, okay, dann nach einer Woche schon gemerkt, okay, es ist relativ schwierig, einfach nur Wochenziele zu haben, weil ich dann in die Woche reingehe und auch, ja, okay, heute kümmere ich mich mal darum, aber dann jede Menge Aufgaben einfach immer nach hinten schiebe und sage, das kann ich später in der Woche machen. Deswegen habe ich direkt dann in der zweiten Woche angefangen, die Ziele für eine Woche in Ziele für den Tag runterzubrechen. Wenn es zum Beispiel ein Wochenziel war, ein bestimmtes Buch zu lesen, dann habe ich mir für jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Kapiteln als Ziel gesetzt. Und solche Zielsetzungen helfen einem, wirklich sehr gut dran zu bleiben und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht es voran, wo ist es schwierig. Genau, und so benutze ich jetzt jede Woche meinen Wochenplan und meine Tagesziele. Und ich gebe es auch ganz offen zu, bisher habe ich es noch nie geschafft, alles genau einzuhalten. Aber das ist ja auch gar nicht das, wofür so ein Wochenplan da ist. Im Moment merke ich gerade, dass ich meinen Wochenplan am Anfang ein bisschen falsch angegangen bin. Also, dass ich von dem, wie ich ihn aufgebaut habe, ein bisschen schief gelaufen ist. Ich habe halt gedacht, okay, es gibt drei große Bereiche in meiner Diplomarbeit. Der erste ist der Bereich Wissensmanagement, der zweite ist der Bereich Social Software und der dritte Bereich ist das System, was ich entwickeln muss. Und ich habe das halt, die Zeit nach Wochen halt genauso aufgegliedert. Das heißt, am Anfang den Blog Wissensmanagement, danach Social Software und dann die Systementwicklung. Und ich merke gerade, dass das nicht so gut funktioniert, weil ich jetzt so langsam sich der Wissensmanage-Blog dem Ende zuneigt, aber das ganze Thema noch viel zu wenig irgendwie in mir arbeitet. Also ich arbeite mich immer noch ein, ich lese immer noch Sachen und es ist noch nicht so ausgereift, dass ich da jetzt schon meinen Text zu schreiben könnte, was ich halt so geplant habe, dass ich nach jedem Blog direkt den Text schreibe und dann mit dem nächsten Blog weitermache. Deswegen habe ich heute meinen Wochenplan so umgebaut, dass die ersten beiden Blöcke mehr parallel laufen, was auch ganz einfach den Vorteil hat, dass mehr die beiden Blöcke voneinander profitieren können. Also ich lese vielleicht eine Sache über Wissensmanagement und dann lese ich eine andere Sache über Social Software und kann die beiden Sachen miteinander verbinden. Und ich entwickle schon während der ganzen Zeit meine Gliederung mit und werde dann auch jetzt schon anfangen, da Texte reinzubauen. Aber so ist der Wochenplan ein Tool, was nicht statisch oder dogmatisch ist, sondern mit dem ich aktiv arbeite und hoffentlich am Ende bei einem guten Ergebnis lande. So viel für heute. Morgen gibt's mehr zu hören.